Ich hab die Erde erschüttert. Ich habe Rhymes geschrien aus meiner Seele und ich sehr verbittert. Verbrannte Erde, Stunde Null, guck der Urknall im Pott. Ich bin der Vater von dem Shit hier, dein Urteil ist Schrott. Ich will nicht wissen, was ihr redet, doch wenn ihr mich seht, seid ihr cool, ihr Schmops. Als hängen wir cool am Block, ihr Pudern, Schosch. Ich bin nicht wie du, ich bin Assassin. Komm mir nicht mit Straßenshit, du kennst dir diese Straßen nicht. Ich bestrafe nicht, ich rap hier vom Frieden. Und wir sind keine Hardcore-Gs, wir sind keine lieben Jungs. Wir sind einfach so, wie wir sind. Wir sind Kings, wir sind in. Ich steh vor der Tür, Junge, wir sind drin. Ich hab die Liebe meiner Brüder im Herzen. Ihr schaut zu mir auf, doch redet, ihr seid Lügner nicht mehr. Ihr seht den Säbel des Propheten, Segen über mein Haupt. Ich seh sie reden, doch sie leben mir auch mein Traum. Sie wollen sehen, wie ich untergeh, das Schiff sinkt. Die Sonne scheint und ich folge diesem Licht blind. Und irgendwann kommt es da zurück. Und jeden schlechten Move kriegst du in deinem Sarg zurück. Ich tanz mit den Sternen, die wollten tragen mich. Liebe, Hoffnung, Glauben, Stärke ertragen mich. Und mein Herz wurde zum Stein, der verwundet ist. Meine Sonne scheint nur, wenn es dunkel ist. Tanz mit den Sternen, Wolken tragen dich. Liebe, Hoffnung, Glauben, Stärke ertragen dich. Und dein Herz wird zum Stein, der verwundet ist. Deine Sonne scheint nur, wenn es dunkel ist. Viele lieben lieber Lügen, Intrigen und wieder wüten wegen. Dein Mist erzählen ist übel, doch üblich und wegen. Wann kommen sie wieder und wollen Frieden und Lieder und wollen Featuren und Viva und wollen People wie Lieder. Es ist immer das Gleiche. Sie wollen Deutsch, Rap und Tacken. Im Grunde des Herzens sind sie nur ein Beutel mit Kacke. Und sie haben nichts zu sagen, kein Mumm, keine Geschichte und keine Zukunft. Kleine Ratten machen auf Blut und nehmt die Finger aus meinen Taschen, ihr Ficker, ich kann euch sehen. Dies ist meine Liebe, mein Pot, kommt, habt ihr was dagegen? Ich mache keine Tracks, ich red euch aus der Seele. Als steh ich auf einem Berg, neig den Kopf, wenn ich bete. Heb meinen Arm hoch, greif einen Stern, laufe auf den Wolken rüber zur Sonne. Wie Sinan, Krieger der Sonne. Ich lebe lieber in Tonnen, als hier dem Teufel zu folgen. Ihr werdet sehen, ihr habt nur den Teufel als Zeugen. Und ich tanz mit den Sternen, die Wolken tragen mich. Liebe, Hoffnung, Glauben, Stärke ertragen mich. Und mein Herz wird zum Stein, der verwundet ist. Meine Sonne scheint nur, wenn es dunkel ist. Tanz mit den Sternen, die Wolken tragen dich. Liebe, Hoffnung, Glauben, Stärke ertragen dich. Und dein Herz wird zum Stein, der verwundet ist. Deine Sonne scheint nur, wenn es dunkel ist. Tanz mit den Sternen, die Wolken tragen mich. Liebe, Hoffnung, Glauben, Stärke ertragen mich. Und mein Herz wird zum Stein, der verwundet ist. Meine Sonne scheint nur, wenn es dunkel ist. Tanz mit den Sternen, Wolken tragen dich. Liebe, Hoffnung, Glauben, Stärke ertragen dich. Und dein Herz wird zum Stein, der verwundet ist. Meine Sonne scheint nur, wenn es dunkel ist. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh